Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. John continues in the third verse. Johannes fährt im dritten Vers fort. Everyone who does not acknowledge that Jesus is from God has the spirit of Antichrist, which you heard was coming and is already active in the world. Jeder, der nicht anerkennt, dass Jesus von Gott kommt, hat den Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen würde und der bereits in der Welt aktiv ist. There are a whole bunch of religion that fall into these categories. Es gibt eine ganze Reihe von Religionen, die in diese Kategorie fallen. Remember, Antichrist does not mean against Christ. Denke daran, Antichrist bedeutet nicht gegen Christus. It means instead of Christ. Sondern anstelle von Christus. If you simply acknowledge that Jesus has been a great man or a great prophet, wenn du nur anerkennst, dass Jesus ein großer Mann oder ein großer Prophet war, the Bible calls this the spirit of Antichrist. Dann bezeichnet die Bibel dies als den Geist des Antichristen. This spirit is active in the world, John says 2000 years ago, and it's active everywhere today. Dieser Geist ist in der Welt bereits aktiv, sagt Johannes vor 2000 Jahren. Und auch heute ist er überall aktiv. And I think the longer we live, the more careful we have to become. Ich denke, je länger wir leben, desto achtsamer müssen wir werden. The closer we come to the return of Jesus Christ, the more careful we need to become. Je näher wir der Wiederkunft Jesu Christi kommen, desto wachsamer müssen wir sein. Why? Warum? Because the Bible warns us in the last days things are getting much more serious. Weil die Bibel uns warnt, dass es in den letzten Tagen noch viel ernster werden wird. That there will be a lot of demonic doctrines going around. Dass es viele dämonische Lehren geben wird. And one of them is the spirit of Antichrist, which is manifest so easily in so many places. Eine davon ist der Geist des Antichristen, der sich an vielen Orten so einfach bemerkbar macht. So we have to always keep our focus on Jesus and Jesus, that's enough. Wir müssen unseren Fokus also immer nur auf Jesus richten. Jesus ist genug. Verse 4. Vers 4. Little children, ihr Kindlein, you can be certain that you belong to God and have conquered them. Ihr könnt sicher sein, dass ihr Gott gehört und sie besiegt habt. For the one who is living in you is far greater than the one who is in the world. Denn der eine, der in euch lebt, ist weitaus größer als der eine, der in der Welt ist. Now it's interesting that in the very context of the spirit of Antichrist and false prophet and false spirits, that's where John says you have already overcome them. Es ist interessant, dass Johannes im unmittelbaren Kontext des Geistes des Antichristen, der falschen Propheten und der falschen Geister Folgendes sagt: Ihr habt sie bereits besiegt. Now, if you look in the original Greek, the word them does not necessarily mean them. Wenn man im griechischen Original nachschaut, bedeutet das Wort sie nicht zwangsläufig sie. It can also mean him. Es kann auch ihn bedeuten. So from the context, I believe here is what John is saying. That with all the warning that John just gave us, be very careful of this false spirit, be careful of the Antichrist. John is saying, look, I need you to be careful, but I don't need to be afraid. Aufgrund des Kontextes glaube ich, dass Johannes mit all den Warnungen, die er uns gerade gegeben hat, seid sehr wachsam gegenüber diesem falschen Geist, seid wachsam gegenüber dem Antichristen, Folgendes sagt: Ich möchte, dass ihr wachsam seid. Aber ihr braucht keine Angst zu haben. Since you do belong to God, you've already conquered that spirit. Da ihr Gott gehört, habt ihr diesen Geist bereits besiegt. You've already overcome all the evil spirits, all the demons and the spirit of Antichrist too. Ihr habt bereits alle bösen Geister, alle Dämonen und auch den Geist des Antichristen überwunden. I think a lot of Christians need to write this truth on their hearts. Ich denke, dass viele Christen sich diese Wahrheit aufs Herz schreiben sollten. When I see how afraid Christians are of the devil and the demons and the different spirits. Wenn ich sehe, wie viel Angst Christen vor dem Teufel, vor den Dämonen und den verschiedenen Geistern haben. I think all they need to do is do a little meditation on 1 John 4 verse 4. Denke ich, dass sie ein wenig über 1. Johannes 4, Vers 4 meditieren sollten. That it doesn't matter how bad the spirit is, it doesn't matter if it's the Antichrist or whatever devil it is, I already have overcome it. Es spielt keine Rolle, wie böse der Geist ist. Es spielt keine Rolle, ob es der Antichrist oder welcher Teufel auch immer ist. Ich habe ihn bereits überwunden. I really like that he said, mir gefällt es sehr, dass Johannes sagt, that you already have overcome. Ihr habt bereits überwunden. Not Jesus, but you. Nicht Jesus, sondern ihr. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because every Christian knows that Jesus already has overcome. Weil jeder Christ weiß, dass Jesus bereits überwunden hat. I've never met a Christian who doubts in the power of Jesus. Ich habe noch nie einen Christen getroffen, der an der Kraft Jesu zweifelt. Now this is grammatically written in the same way that it John 19:30 is written when Jesus said it is finished. Diese Aussage ist grammatikalisch genauso geschrieben wie Johannes 19 Vers 30, als Jesus sagte, es ist vollbracht. While we need to be sober, as Peter also teaches us. Wir müssen zwar nüchtern sein, wie auch Petrus uns lehrt. We never need to be fearful. Aber wir brauchen uns nie zu fürchten. Because the victory is inside of us. Denn der Sieg ist in uns. How is the victory inside of us? Wie ist der Sieg in uns? Well, look at the next statement. Sieh dir die nächste Aussage an. For the one who is living in you is far greater than the one who is living in the world. Denn der, welcher in euch lebt, ist weit größer als der, welcher in der Welt ist. If Jesus has overcome the devil, da Jesus den Teufel überwunden hat, and Jesus now lives inside of me, und Jesus jetzt in uns lebt, why do we still have fear when it comes to the devil? Warum haben wir dann immer noch Angst vor dem Teufel? If the one who's defeated the devil is not far, but inside of us. Derjenige, der den Teufel besiegt hat, ist doch nicht weit weg, sondern in uns. And this is the truth that John is teaching the church here. Das ist die Wahrheit, die Johannes hier der Gemeinde lehrt. So whenever you think about some demon, some devil, some spiritual attack. Wenn du also an einen Dämon, einen Teufel oder einen geistlichen Angriff denkst. Do the following. Dann mach Folgendes. Close your eyes, look inside of your own heart. Schließe deine Augen, schaue in dein eigenes Herz. And then see Jesus living right there in your heart. Und dann sieh, wie Jesus genau dort in deinem Herzen lebt. And then in your own heart, in your own imagination, see him really, really big. Sieh ihn dann in deinem Herzen, in deiner Vorstellung wirklich, wirklich groß. And then see yourself 100% united with him, being totally one. Und dann sieh dich selbst zu 100% mit ihm vereint, vollkommen eins. And then see you and him together smacking the devil until the devil doesn't know where to go anymore. Dann sieh, wie du und er zusammen den Teufel schlagt, bis der Teufel nicht mehr weiß, wohin er gehen soll. That's the truth that John is teaching us. Das ist die Wahrheit, die Johannes uns lehrt. Look, you've already overcome because the one who lives in you is so much bigger than any other evil in this world. Du hast bereits überwunden, weil der eine, der in dir lebt, so viel größer ist als alles Böse in dieser Welt. I have appropriated this verse so many times in my life. Ich habe mir diesen Vers in meinem Leben schon oft zu eigen gemacht. So many times when I was confronted with difficult situations in this world. So oft, wenn ich mit schwierigen Situationen in dieser Welt konfrontiert wurde. With evil. Mit dem Bösen. I've simply quietly said, the one that's in me is greater than the one that's in the world. It's going to be okay. Dann habe ich einfach im Stillen gesagt, der eine, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. I don't have to get the victory. I already have the victory. Es wird alles gut. Ich muss den Sieg nicht erringen. Ich habe den Sieg bereits errungen. Any Christians who fights to get the victory has already lost the battle. Jeder Christ, der darum kämpft, den Sieg zu erringen, hat den Kampf bereits verloren. Any Christian who fights because he has the victory has already won the battle. Jeder Christ, der kämpft, weil er den Sieg bereits errungen hat, hat den Kampf bereits gewonnen. So you have overcome. Du hast also überwunden. Because the overcomer lives in you. Weil der Überwinder in dir lebt. Be at peace. Sei in Frieden. See you tomorrow. Bis morgen.